bittet Jahwe um Regen. Er schafft zu rechter Zeit Spätregen und Frühregen, Wetterstrahlen und Gussregen spendet er ihnen, einem jeden Kraut auf dem Felde. Denn die Teraphim gaben nichtige Sprüche, und die Wahrsager hatten Lügengesichte. Sie reden nur eitle Träumereien und spenden nur windigen Trost. Darum sind sie weitergezogen wie eine Herde, sind nun im Elend, weil niemand sie weidet. Über die Hirten ist mein Zorn entbrannt, und an den Leithämmeln will ich Heimsuchung üben. Denn Jahwe der Herrscharen hat nach seiner Herde, dem Hause Juda, geschaut und hat sie zu seinem Prachtross im Kriege gemacht. Aus ihnen geht der Eckstein hervor, aus ihnen der Zeltpflock, aus ihnen geht auch der Kriegsbogen hervor, aus ihnen stammen alle Anführer insgesamt. Sie werden im Kampfe Helden gleichen, die den Kot der Gassen zerstampfen, und werden tapfer kämpfen, denn Jahwe ist mit ihnen, dass die feindlichen Reiter zu Schanden werden. Ich mache das Haus Juda stark und dem Hause Josef bringe ich Hilfe. Ich führe sie zurück, denn ich habe Erbarmen mit ihnen, und sie werden sein, als hätte ich sie niemals verworfen. Denn ich bin Jahwe, ihr Gott, und will sie erhören. Dann werden die Ephraimiten zu Helden werden und fröhlichen Mutes sein wie von Wein. Ihre Kinder werden es sehen und sich freuen, jubeln soll ihr Herz über Jahwe. Ich will sie herbeilocken und sie versammeln, denn ich habe sie erlöst, und sie sollen so zahlreich werden, wie sie es einstmals waren. Ich sehe sie aus unter die Völker, aber in den fernsten Landen werden sie meiner gedenken und werden dort ihre Kinder aufziehen und dann heimkehren. Ich werde sie heimführen aus Ägypten und werde sie aus Assur sammeln. Ich lasse sie einziehen in das Land Gilead und den Bezirk des Libanon, und es wird an Raum für sie mangeln. Sie durchziehen das ägyptische Meer, und er schlägt das Meer der Bogen und trocknet aus alle Strudel des Nils. Das hochmütige Assur wird gestürzt, und das Königszepter weicht von Ägypten. Ich will machen, dass sie stark seien durch Jahwe, und seines Namens sollen sie sich rühmen, ist der Spruch Jahwes.